Wien 2, Zirkusgasse 3. Letzter Wohnsitz von Simon Kandel und Katharina und Friederike Hahn und vielen anderen, die hier in sogenannten Sammelwohnungen untergebracht waren. Unser Großvater und Urgroßvater Simon Kandel. Die Geschichte des Holocaust war seit unserer Kindheit in unserem Umfeld immer sehr präsent, obwohl unser Vater Paul Kandel bei Erzählungen darüber nie ins Detail gegangen ist. Er hatte einige Wochen im KZ Dachau verbringen müssen, bevor er in die USA ausreisen konnte und so überlebte. Seinem Großvater, unserem Urgroßvater Simon Kandel, gelang das nicht. Er wurde im KZ Theresienstadt ermordet. Der amerikanische Cousin unseres Vaters, Paul David Kandel, recherchiert seit langer Zeit die Familiengeschichte der Kandels und hat uns in den letzten Jahren im Rahmen von gegenseitigen Besuchen darin eingebunden. Der Stein der Erinnerung für Simon Kandel steht nicht nur für unseren Urgroßvater, sondern auch für seine 5 Kinder und alle anderen Familienmitglieder, die, wie er, während des Holocaust ermordet wurden. Mit der Setzung dieses Steins schließt sich für uns ein Kreis. Charlotte und Caroline Kandel, Urenkelinnen, Wien. Paul David Kandel, Charlotte Gibbs, Henry Kandel, Enkel, USA. Katharina und Friederike Hahn. Katharina Hahn, geborene Politzer, wurde am 15. Jänner 1862 in Groß-Enzersdorf geboren und lebte dort fast ihr ganzes Leben. Sie war die Tochter von Josefa Politzer, geborene Deutsch, 1823 bis 1894, und Michael Politzer, 1827 bis 1896. Sie heiratete Leopold, eigentlich Eliezer Halevi, Hahn, 1858 bis 1921, und sie hatten 6 Kinder, die alle in Groß-Enzersdorf geboren wurden. Bertha, Theresia, Julie, Josephine, genannt Finny, Jakob und Ida. 4 ihrer Kinder konnten kurz vor dem Zweiten Weltkrieg nach Australien entkommen. Julie und Finny überlebten unter dem Schutz ihrer arischen Ehemänner. 1938, kurz vor der Kristallnacht, übersiedelte Katharina zusammen mit ihrer Tochter Ida und deren Ehemann und Sohn nach Wien in die Hollandstraße 9 in der Leopoldstadt. Dort blieb sie, bis die anderen 3 nach Australien abreisten. Dann zog sie bei Familie Morans in der Zirkusgasse 3 ein, bis sie am 20. August 1942 im Alter von 80 Jahren nach Theresienstadt deportiert wurde. Dort überlebte sie noch 11 Monate, bis sie am 20. Juli 1943 starb. Katharinas Tochter Theresia war die Mutter meiner verstorbenen Mutter. Katharina war also meine Urgroßmutter. Durch Zufall besuchte ich Theresienstadt im Juli 2008, genau einen Tag vor ihrem 65. Todestag. Friederike Hahn wurde am 10. September 1874 in Hadersdorf geboren. Die Namen ihrer Eltern sind nicht bekannt. Ihr Vater war ein Bruder von Leopold Hahn, Schwiegervater von Ida Hahn Politzer. Im September 1942 wohnte sie in der Zirkusgasse 3. Am 24. September, im Alter von 68 Jahren, wurde sie nach Theresienstadt deportiert, wo sie am 4. April 1944 starb. Frankie Bly, Melbourne, Australien.